Die Direktion der Kinzle Uhrenfabriken hat den Wunsch, Folgendes zum Ausdruck zu bringen. Der dem deutschen Wesen fremde Bimbamschlag, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr in unser Heim.